Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So now you've already abandoned every form of evil, deceit and hypocrisy. Du hast bereits jede Form des Bösen, Betrug und Heuchelei aufgegeben. Now Peter is saying something kind of strange. Jetzt sagt Petrus etwas ganz Seltsames. Because he said that you also have to abandon a feeling. Denn er sagt, dass du auch ein Gefühl aufgeben musst. I mean, it's not my fault what I feel. Wie bitte? Es ist nicht meine Schuld, was ich fühle. Do you know, so many people are in a prison of this lie. So viele Menschen werden von dieser Lüge gefangen gehalten. The prison of the lie that they cannot control their feelings. Das Gefängnis der Lüge, dass sie ihre Gefühle nicht kontrollieren können. Do you know that nobody is responsible for what you feel but you? Weißt du, dass außer dir niemand für deine Gefühle verantwortlich ist? I know people don't like that when I say that. Ich weiß, dass es den Leuten nicht gefällt, wenn ich das sage. So let me say it again. Lass es mich noch einmal wiederholen. Nobody is responsible for what you feel but you. Niemand ist verantwortlich für das, was du fühlst, außer du selbst. Now, I understand that sometimes you feel things because of other people do things. Ich verstehe, dass wir manchmal etwas fühlen, weil andere Menschen etwas Bestimmtes tun. But who is responsible what you do with that feeling? Aber wer ist dafür verantwortlich, was du mit diesem Gefühl machst? See, you choose if you dwell on that feeling, let it control you or abandon it. Du entscheidest, ob du in diesem Gefühl verweilst, dich von ihm beherrschen lässt oder es aufgibst. I used to be a total prisoner of my feelings. Früher war ich ein totaler Gefangener meiner Gefühle. What an unstable life. Was für ein unstabiles Leben. Now, my feelings used to control me. Früher kontrollierten mich meine Gefühle. Until one day I realized it's my responsibility to handle my feelings well. Bis ich eines Tages erkannte, dass es in meiner Verantwortung liegt, gut mit meinen Gefühlen umzugehen. Feelings have to do with the heart. Gefühle haben mit dem Herzen zu tun. And I can change my heart, therefore I can change my feelings. Und ich kann mein Herz ändern, also kann ich auch meine Gefühle ändern. Look, he very interesting, he says, you have to abandon the feelings of jealousy. Es ist sehr interessant, er sagt, Sie müssen die Gefühle der Eifersucht aufgeben. Do you know, I tell you what, I am very thankful that Debbie doesn't even know what jealousy is. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Debbie nicht einmal weiß, was Eifersucht ist. Because it doesn't even make sense. Denn das macht überhaupt keinen Sinn. You know, jealousy, or the original actually calls it envy here. Eifersucht, im Original heißt es eigentlich Neid. But the Passion translated this jealousy. Aber die Passion hat es mit Eifersucht übersetzt. So, it's a very strong and powerful emotion. Es ist ein sehr starkes und mächtiges Gefühl. But it doesn't even make sense. Aber trotzdem macht es keinen Sinn. Because I've never, ever, ever, ever met a single person. Denn ich habe noch nie, nie, nie eine einzige Person getroffen. That allowed the feeling of jealousy or envy. Die das Gefühl der Eifersucht oder des Neids zugelassen hat. And at the end, something good came out. Und am Ende kam etwas Gutes dabei heraus. Never have seen that. Das habe ich noch nie erlebt. Women who think that jealousy keeps their husbands from committing adultery have fooled themselves. Frauen, die denken, dass Eifersucht ihre Männer davon abhält, Ehebruch zu begehen, haben sich selbst getäuscht. It many times drives the men to commit adultery. Und oft treibt es die Männer zum Ehebruch. Which doesn't mean that he's not responsible for his sins. Was nicht bedeutet, dass er nicht für seine Sünden verantwortlich ist. You know, whether it's a feeling of jealousy or envy, walk away from it, abandon it, don't allow it in your heart. Egal, ob es sich um Eifersucht oder Neid handelt, wende dich davon ab, gib es einfach auf, erlaube es nicht in deinem Herzen. It is so destructive. Es ist so zerstörerisch. I've seen it not only in the world, but also in Christian life. Ich habe es nicht nur in der Welt gesehen, sondern auch im christlichen Leben. I've seen it among ministers and pastors and missionaries. Ich habe es unter geistlichen Pastoren und Missionaren gesehen. You know, they have become envious of the ministry that the other man has. Sie wurden neidisch auf den Dienst des anderen. And now they do things that are so destructive. Dann tun sie oft Dinge, die so zerstörerisch sind. Be content with your life. Sei zufrieden mit deinem Leben. Stop to desire things that others have. Beginne das Verlangen nach Dingen, die andere haben, zu stoppen. These feelings are too destructive, so walk away, abandon them. Diese Gefühle sind zu zerstörerisch. Wende dich ab davon, gib sie auf. And then the last word that he uses is slander. Der letzte Ausdruck, den er verwendet, ist Verleumdung. You know, slander is talking about somebody's back. Verleumdung bedeutet, hinter dem Rücken über andere zu reden. No, I talk about people's back all the time. Ich rede die ganze Zeit hinter dem Rücken der Leute. I mean, for instance, Daniel, who is translating for me right now. Zum Beispiel Daniel, der gerade für mich übersetzt. I always talk about his back. Ich rede immer hinter seinem Rücken. What an amazing, wonderful young man he is. Darüber, was für ein erstaunlicher, wunderbarer junger Mann er ist. What a gift of God in my life is. Was für ein Geschenk Gottes er in meinem Leben ist. How thankful I am for him. Wie dankbar ich für ihn bin. I talk way more about his back than I tell him that. Ich rede viel mehr hinter seinem Rücken, als ich es ihm sage. Because I don't want him to get proud. Weil ich nicht will, dass er stolz wird. You know, that's the only talking about the back we're supposed to do. Das ist die einzige Art, wie wir über andere hinter ihrem Rücken reden sollten. If you really think about slander, wenn du genauer über Verleumdung nachdenkst, I'm sure you will agree with me. Wirst du mir sicher zustimmen? Many times you've listened to people slandering somebody and you already now had an opinion about these people. Dass du schon oft zugehört hast, wie Leute jemanden verleumdet haben und du dir bereits eine Meinung über diese Leute gemacht hast. And when you met that person, you didn't even have an open heart to receive those people. Als du diese Person dann getroffen hast, hattest du nicht einmal mehr ein offenes Herz, um dich auf diese Leute einzulassen. And often we realize as we get to know these people that they're actually not as bad as others said. Wenn wir diese Menschen kennenlernen, stellen wir oft fest, dass sie gar nicht so schlecht sind, wie über sie gesprochen wurde. So we need to abandon two forms of slander. Wir müssen zwei Formen der Verleumdung aufgeben. First of all, doing it, that means talking bad about people behind their backs. Erstens, es selbst zu tun, das heißt, hinter dem Rücken von Menschen schlecht über sie zu reden. Secondly, listening to it. Zweitens, dabei zuzuhören. Martin Luther said this. Martin Luther sagte Folgendes. Whoever talks bad about his brother is giving his tongue to the devil. Wer schlecht über seinen Bruder redet, der gibt seine Zunge dem Teufel. He who listens to somebody who talks bad about their brother is giving his ear to the devil. Wer jemandem zuhört, der schlecht über seinen Bruder redet, der gibt sein Ohr dem Teufel. Let's make a decision to walk away, to abandon slander. Treffen wir die Entscheidung, der Verleumdung zu entgehen, auf Verleumdung zu verzichten. Because the truth is, most of it is not a real, true, neutral thing anyhow. Denn in Wahrheit ist das meiste davon ohnehin nicht wirklich neutral. It's the perception of somebody who got wounded by somebody else. Es ist die Wahrnehmung von jemandem, der von jemand anderem verletzt wurde. And if you've been wounded or offended by other people, I tell you, you will not have the real perception. Wenn du von anderen Menschen verletzt oder beleidigt worden bist, wirst du nicht die richtige Sichtweise haben. Offense will always cause you to sin. Beleidigung wird dich immer zur Sünde verleiten. So let's make a decision. We are going to walk away from these things and become great disciples of Jesus. Lass uns eine Entscheidung treffen. Wir werden uns von diesen Dingen abwenden und große Jünger Jesu werden. And let's make a second decision. Lasst uns noch eine zweite Entscheidung treffen. We'll come back here tomorrow. Wir werden morgen wieder hier sein. See you guys. Bis dann, Leute.